WDR 5. Neugier genügt. Oben und am Dach des Heimatmuseums war noch Platz, den man nutzen konnte. Jetzt ist der schmale Flur regelrecht zugepflastert mit den Namen von Bands. Ich tauche ein in meine Jugendzeit. Ah, die kenne ich nicht. In Beziehung gesetzt zu internationalen Rockgrößen und zu politischen Ereignissen. An den Wänden eine Art Zeitleiste, die einen Überblick gibt. Der politisch, aber auch musikalisch vor allem die Zeit widerspiegelt, wie so eine Art Wandzeitung. Also wir haben echt versucht, auch Querverbindungen zu internationalen Ereignissen oder zu internationaler Musik zu finden, dass man sich halt nicht bloß auf dieses eine Thema Ostrock beschränkt, sondern auch wirklich die Zeit einordnen kann und auch was zum Beispiel politisch passiert ist, weil viele Sachen bedingten sich ja, dass auch Musik auf politische Ereignisse reagiert hat und das haben wir versucht hier darzustellen in diesem Flur. Mir fallen die Musikfestivals ein, Rock für den Frieden in den 1980er Jahren. Eine Reaktion auf NATO-Doppelbeschluss und Neutronenbombe. Dafür entstanden Titel wie Der blaue Planet von Karat. Tanz, unsere Welt mit sich selbst, schon in Fieber. Liegt unser Glück nur im Schirm der Neutronen. Die Gruppe Silly und Tamara Danz traten auf mit Ein Lied für die Menschen. Imke Wendt und Immanuel Promnitz, zwei von 10 beteiligten Studenten, die das Museumskonzept ausgedacht und umgesetzt haben, zeigen mir stolz ihr Werk. Sie stammt aus Oldenburg, er aus Dresden. Beide studieren in Wismar. Sie Innenarchitektur, eher Kommunikationsdesign. Die Aufgabe hatten wir letztes Jahr im September gestellt bekommen. Dann haben wir die ganze Theoriearbeit gemacht, also erstmal Recherche und so weiter. Dann haben wir uns das Konzept überlegt. Am 31. März dieses Jahres wurde das dann von der Stadt Kröpelin genauso abgesegnet. Also wir hatten echt Glück, dass wir wenig Kompromisse machen mussten und dass es halt wirklich so ist, wie wir uns das gedacht haben jetzt im Endeffekt. Und ab dem 31.3. ging es dann los und am 3. Juli war die Eröffnung und wir haben alles in fast Eigenregie gemacht, mit natürlich Firmen zusammen, Elektriker und Ladenbauer zusammen. Aber im Endeffekt haben wir doch in diesen 4 Monaten selber auch von Wändestreichen bis Bauleitungsgeschichten, wir haben die Grafiksachen alle noch mit dazu gemacht, ein neues Logo entwickelt, Flyer und Postkarten noch mit dazu und die ganzen Mediatechnik und so. Sind wir schon sehr stolz drauf, dass das alles so schnell und so gut geklappt hat. War auch eine super Übung für uns. Im benachbarten Dorf Schmadebeck wird seit Jahrzehnten Dorfrock gefeiert, mit bekannten Bands aus dem Osten. Die Organisatoren des Dorfrock hatten die Idee, ein Ostrockmuseum aufzubauen und überzeugten den offenbar ebenfalls rockmusikbegeisterten Stadtrat. Ja, die Stadt hätte auch ein Designbüro beauftragen können, hat sie aber nicht. Und nicht nur, um Geld zu sparen. Weil erstmal Studenten unvoreingenommen an die Sache rangehen. Das Ganze als Projekt gestaltet wurde. Die Sache auch zensiert wurde. Und ich kann stolz sagen, dass alle Studenten dafür eine 1 bekommen haben. Ja, das muss man auch erwähnen, weil es gute Arbeit war. Natürlich ist das auch ein Kostenfaktor gewesen, ganz klar. Weil dieses Projekt, also die geistige Arbeit, uns nicht in Rechnung gestellt wurde. Das natürlich, was die Studenten nachher handwerklich hier getan haben, das wurde honoriert, ganz klar. Thomas Lehner, Kurator des Museums und selbst Rockmusiker, wollte auch den jungen Leuten eine Chance geben, etwas Vorzeigbares zu machen. Ja, das war auch ein großer Anreiz, weil wir viele Projekte haben, die zwar interessant sind, aber dann wirklich bloß in Anführungsstrichen für die Schublade sind, weil es halt fiktive Sachen sind. Und das ist umso schöner, dass man wirklich was gemacht hat, was man wirklich dann auch sich angucken kann, wo man drin stehen kann, was wir auch gerade machen. So hatten die Wismarer Kommilitonen schon ihre Privatführung und auch die Freunde aus der Heimat. Ja, die herkommen konnten. Weil wir kommen ja doch alle irgendwie aus unterschiedlichen Regionen. Aber ja, sobald uns hier jemand besucht, ist man auch sofort dabei, einen Termin auszumachen, dass das Museum dann auch offen ist. Also man ist da schon sehr stolz drauf. Das können sie auch. Nach der Zeitleiste im Eingangsbereich ist der erste richtige Ausstellungsraum einem Schallplattenladen nachempfunden. Natürlich kann man sich die Musik anhören an der Mediastation, aber auch an einem Originaltresen mit Kopfhörern, wie es den damals im Plattenläden halt auch gab. Aber es sind auch viele kleine versteckte Dinge, die man hier entdecken kann. Zum Beispiel, wenn hier oben steht, Joe Cocker ist ausverkauft. Das stand halt sehr oft irgendwie da, auch ich glaube nach einem Tag oder nach zwei Tagen, als die Platte ankam. Die konnte man ja tatsächlich auch bekommen im Osten, aber halt nicht so einfach. Und wenn man dann hier hinter den Tresen geht, ist halt hier noch eine Joe Cocker Platte unter dem Tresen noch vorhanden. Bückware oder Beutelware hieß es damals. Weil sich die Verkäuferin bücken musste, beziehungsweise die knappe Ware im Einkaufsbeutel versteckt davongetragen wurde. Und es gibt hier viele Platten zum Stöbern und Reinhören. Mit solchen Hörlöffeln wie früher im Plattenladen. Thomas Lehner legt auf, eine Platte der Leipziger Band Klaus Renft. Und brechen sowieso, wie trocken es wo. Der nächste Raum versetzt einen mitten in ein Konzert. Auftrittsraum, Clubmucke. Also hier ist Technik aufgebaut, wirklich aus den 70er Jahren. Wir haben da versucht, das also so stilecht wie möglich zu machen. Also wirklich mit alten Röhrenverstärker, MV3 mit Originalbox, Vermona Regent 600H-Verstärker, Yolana-Gitarren, Bigma-Bass. Das, was in den 70er Jahren auch gespielt wurde. Ist so gestaltet worden, dass es hier so aussieht, die Band hat gerade Pause und legt gleich wieder los. Wichtiges Kriterium zur DDR-Musik war auch, dass viel selber gebaut wurde. Daher auch selbstgebaute Boxen hier, eine selbstgebaute Endstufe. Also man musste viel improvisieren, das haben die Musiker auch getan. Man musste also neben Musiker noch Tischler, Schlosser, Elektriker und Elektroniker sein, weil es gab im Handel ja nicht allzu viel. Es wurde also sehr viel selber gebaut und gebastelt, von der Lichtanlage über Lautsprecherboxen, alles Mögliche. Wir haben in jedem Raum ein großes Wandbild, ein Schwarz-Weiß-Foto, was Originalbilder aus der damaligen Zeit sind. Und in diesem Raum ist es halt ein Live-Bild von Renft, die auf der Bühne stehen und gerade ein Lied performen. Lustigerweise ist die eine Gitarre sogar wirklich auch im Museum, allerdings im nächsten Raum erst. Doch auf dem Weg zu den Raritäten der Musiker kommen wir erstmal an einer Ecke mit Schreibtisch vorbei. Darauf ein rotes Telefon. Dieser kleine, doch sehr unscheinbare Raum ist eigentlich der wichtigste. Und zwar ist das Büro eines Kulturfunktionärs. Hier erfährt man halt auch wieder durch Wühlen in Schubläden oder wenn man das Telefon ausprobiert, erfährt man halt über die politischen Hintergründe, über die Kommission, die damals entschieden hat, in welcher Klasse man eingestuft wird, wie viel man als Musiker verdient und ob man überhaupt die Berechtigung hat, als Berufsmusiker zu gelten. Ich greife zum Telefon. Schon das Wählen mit Drehscheibe ist ein Spaß. Und dann höre ich die Stimme von Walter Ulbricht aus dem Jahr 1965. Kurz vorher hatten Fans die Westberliner Waldbühne zerlegt, nach einem Konzert der Rolling Stones. Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, kopieren müssen? Ich denke, Genossen, mit der Monotonie des Je, Je, Je und wie das alles heißt, ja, sollte man doch Schluss machen. Ich sag mal so, die Welle der Beatmusik hat auch den Sozialismus eingeholt. Also was Walter Ulbricht nicht wollte, hat sich dann durchgesetzt. Die Jugend wollte das hören. Die Bands haben dann auch gecovert, haben auch die Stones und die Beatles nachgespielt. Und es entwickelte sich daraus dann auch eine eigene DDR-Musikszene, wo dann irgendwann auch eigene Songs gemacht wurden. Und da konnte die Politik gar nichts gegen machen, sodass sie sich dann irgendwann damit arrangiert hat. Es wurden Bezirkskabinette und Kreiskabinette für Kulturarbeit eingerichtet, die dann das Ganze mehr oder weniger auch teilweise gesteuert haben, durch Einstufungen und so weiter. Alle zwei Jahre mussten die Bands ihr Können vorführen und das Repertoire absegnen lassen. Das nannte sich Einstufung. Und nur wer Musik studiert hatte, galt als Berufsmusiker. Alle anderen waren Amateure und mussten noch einen anständigen Beruf haben. Es war so in der DDR, Amateurmusiker mussten arbeiten. Also sie durften, auch wenn sie genug mit der Musik verdient haben, nicht arbeitslos sein sozusagen. Sie mussten arbeiten und wenn man dann eine Freistellung brauchte, weil man eben eine Woche weg war, dann wurde das über diese Funktionärsbüros geregelt. Und in den 70ern sind auch viele Musiker sogar inhaftiert worden, weil sie eben nicht gearbeitet haben. Das zählt als asozial und dann waren die zwei Jahre mal im Gefängnis für sowas. Obwohl sie mit der Musik genug Geld verdient hatten, um leben zu können davon. Und wenn Texte dem Kontrolleur nicht passten, gab es Auftrittsverbot, wie für die Leipziger Band Klaus Renft. Daraufhin gründeten einige der Bandmitglieder die Gruppe Karussell. Wir sind nochmal im Plattenladen. Halte durch in den Sternen und Meeren, halte durch auf den Gipfeln aus Eis. Das war wieder so eine versteckte Botschaft. Ne? Mussten ja alle irgendwo durchhalten, wir hatten ja gar keine andere Chance. Ne? Und das waren immer so eine Gratwanderung, wie weit kann ich gehen, wird der Song wirklich auf die Platte raufgenommen oder wurde er verboten. Das waren so versteckte Botschaften, wo sich auch viele mit identifiziert haben. Halte durch. Und wir haben durchgehalten. Ob wir in Zittau ein Lied gespielt haben, was vorher nicht irgendwie gehört war, war ja letztendlich wurscht. Wenn die 3 Minuten zu Ende waren, war ein Lied weg. So. Aber was anders war es, wenn wir einen Song aufgenommen haben. Also es gab ja nur 2 Möglichkeiten zu produzieren, einmal beim Rundfunk und einmal bei der Schallplatte. Und da mussten sämtliche Texte mit allem Drum und Dran eingereicht werden. Und das war Zensur, eindeutig. Und wir hatten zum Beispiel, als wir Casablanca aufgenommen haben, hatten wir noch ein Lied, so winkt man, wenn der Abschied kommt, so winkt man hinter Schranken. Das ging um Erich Honecker. Da hat der Chef von Amiga gesagt, also wenn wir das Ding aufnehmen, sind wir alle weg. Das ist ein Lied für die Zeit nach der Stagnation. Also war ja gutartig. Halb und halb, ja, okay, aber den alten Mann angreifen, so war die Zeit einfach nicht reif. Fritz Puppel ist Mitgründer und Gitarrist der Berliner Kultband City. Die angesprochene Platte Casablanca von 1987 strotzt nur so von versteckten Botschaften. Und dann ist da auch der Titel Halb und Halb, erschienen 2 Jahre vor dem Ende der DDR. Das war nun keine versteckte Botschaft mehr. Im Radio durfte Halb und Halb deshalb nicht gespielt werden. Und die Platte verschwand auch bald. Das war wohl Frau Honecker, die irgendwie aufgeschreckt war und sagte, um Gottes Willen, das geht an die Fundamente des Sozialismus. Alles, was da drauf war, war Teufelszeug. Und dann wurde das, sag ich mal, verboten. Das Wort ist nicht gefallen, aber das wurde dann nicht mehr gepresst und nicht mehr ausgeliefert. Ne? Deutsche Texte in der Rockmusik kamen im Westen später als im Osten. Im Osten waren wir gezwungen dazu, weil es gab ja eine Verordnung 60-40, das heißt 60% mussten Ostblockmusik bzw. DDR-Musik gespielt werden und 40% durfte man nur Lizenztitel oder ausländische Titel spielen, so auf öffentlichen Veranstaltungen, also im Radio und alles, was öffentlich war. Daher waren die Bands gezwungen, auch eigene Sachen zu machen und das ging in den 60ern los und in den 70ern wurde es immer stärker, was dann im Westen im Grunde genommen erst später durch Udo Lindenberg forciert wurde und dann kamen so nach und nach auch andere Bands dazu. Einen richtigen Schwung hat die westdeutsche Musik eigentlich erst gemacht durch die Neue Deutsche Welle. Aber da gab es im Osten schon lange eine funktionierende deutsche Rockszene. Über 7 Brücken musst du gehen, 7 dunkle Jahre überstehen, 7-mal wirst du die Asche sein, aber einmal auf der Hände schön. Dieser Song übrigens stammt von Karat. Peter Maffay hat ihn später gecovert. Auch City, 1972 gegründet, spielte anfangs internationale Hits, doch sehr bald auch eigene Titel. Der Auslöser war, dass wir gewusst haben, die Leute verstehen überhaupt kein Englisch unten. Wir wiederum auch nicht, was ja eine völlig obskure Situation ist. Und darüber hinaus, wenn wir Applaus bekommen haben, war es nicht für uns, sondern es war für andere. Ich habe damals gesagt, also so, ich sag mal, grob gesagt, geht es nicht weiter. Das macht auch keinen Spaß, immer nachzuspielen. Wir werden eigene Songs machen und zwar in der Sprache, dass die Leute uns halt verstehen. Einmal wissen, dieses bleibt für immer. Ist nicht rauscht er schon, die Nacht verklagt. Und ziemlich schnell landeten sie mit Am Fenster den, wie ich finde, größten Hit der Ostrock-Szene, der damals auch in der Bundesrepublik hoch und runter gespielt wurde und City im Westen bekannt machte. Und der ist auch jetzt noch, nach 40 Jahren, gefeierter Höhepunkt der Konzerte von City. Also da ist eine Magie drin und Magie kann man schlecht erklären. Das Lied widersprach allen damaligen und heutigen Rahmenbedingungen für eine Single. Da hat man uns gesagt, wenn ihr was zu sagen habt, sagt es in 3:30. Das Lied war 7 Minuten, 8 Minuten lang. Passte in keine Stilrichtung rein. Geige wollte in der Rockmusik. Von allem war es etwas Besonderes. Und selbst die Lyrikerin, die wir damals auch gesprochen haben, die konnte sich im ersten Moment gar nicht daran erinnern. Das war halt eine Liebesgeschichte, die sie geschrieben hat Anfang der 50er Jahre. Ich sag mal, eine sehnsuchtsvolle Geschichte, die wir auch sehnsuchtsvoll vertont haben. Von etlichen Bands, die mal beim Dorfrock im benachbarten Schmadebeck mitgespielt haben, sind Instrumente, Technik, Bühnenoutfit zu Museumsstücken geworden. Eins allerdings ist so groß, dass es gar nicht gezeigt werden kann. Stern Meißen hatte uns ein Mischpult zur Verfügung gestellt. Stern Meißen war in den 70er Jahren die einzige Band im Osten, die sogar Quadrophonie gefahren hat live. Und dieses Pult wurde damals von einem Techniker der Band selber gebaut und das haben wir hier zur Verfügung gestellt bekommen. Das Problem ist nur, das ist so ein Riesenteil, dass man es hier also aus Platzgründen gar nicht hinstellen kann. Und der Jürgen Ehle von Pankow hat uns seinen Röhrenverstärker zur Verfügung gestellt, den er hat in der DDR bauen lassen. Den hat er auch noch bis vor 5 Jahren gespielt mit Effektgeräten und allem drum und dran. Dann gibt es von ihm noch eine Jacke von Fritz Puppel von City, haben wir einen silbernen Hut bekommen, weil das ist ja so ein Markenzeichen von ihm. Also es sind schon ein paar interessante Exponate hier auch von den Bands, die hier in Schmadebeck zum Dorfrock gespielt haben, gekommen. Dann haben wir hier den besagten letzten Bass von Klaus Renft, ein Fender Precision. Das war so der Traum eines jeden Musikers in der DDR, so einen Fender-Bass zu besitzen. Und man musste doch gigantischen Aufwand betreiben, um so einen Teil zu bekommen, weil es gab die ja im Laden nicht zu kaufen. Es gab also nur einen Schwarzmarkt, auf dem man sowas kriegen konnte und da musste man richtig viel Geld für bezahlen. Also ich habe für meinen ersten Fender Jazz-Bass, glaube ich, 6.500 Ostmark bezahlt. Das war fast ein Jahresgehalt, ne? Das muss man mal so sehen. Tja, hat man den jahrelang gespielt, gehegt und gepflegt. Heute alles ein bisschen einfacher als damals. Diese Situation hat aus Musikern Kleinkriminelle gemacht. Das ging ja nicht weiter, als dass wir mit Schiebern, professionellen Schiebern zu tun hatten, die halt sich bündelweise Ostgeld abgeholt haben und dann sind die rübergefahren, meist waren es Bulgaren, die hin und her fahren konnten und die haben dann das entsprechende Equipment dann hierher geschmuggelt. Wir waren praktisch ständig, sagen wir mal, angreifbar. Es war aus Sicht der DDR, kriminell. Erzählt der Gitarrist Fritz Puppel von City. In einer Vitrine liegt der besagte silberne Hut von ihm. So einen trägt er auf der Bühne seit 3 Jahren. Auch vorher hatte er einen Hut auf, aus historischen Gründen. Anfang, Mitte der 80er Jahre kam dann im Osten auch so, ich sag mal, Rechte und Nazis und so weiter. Und die hatten, um das nach außen zu zeigen, halt die berühmten Springerstiefel und natürlich Glatze. Und wenn man unsere Band ansieht, waren da reinrassige 4 Glatzköpfe. Wir mussten beim Ministerium antreten und glaubhaft versichern, und ich nenne es heute so, wir haben Bioglatzen, die sind einfach so natürlich gewachsen und kein Ausdruck einer politischen Haltung. Aber das mussten wir zeigen. Ja, hinter jedem haben die ja irgendwas vermutet. Casablanca ist ein Großbar. Casablanca ist ein Großbar. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.